HR2 Kultur. Feature. Und dazu begrüßt sie Dorothee Meyer-Karweg. In der letzten Maiwoche des Jahres 1940 befand sich Churchills Großbritannien in einer hoffnungslosen Lage. Fast die gesamte Armee saß im Hafen von Dünkirchen in der Falle und drohte in deutsche Gefangenschaft zu geraten. Die Geheimprotokolle des Kriegskabinetts belegen, dass der britische Außenminister Lord Halifax, heftig unterstützt von den Konservativen, damals für einen Frieden mit Nazi-Deutschland plädierte. Es schien die einzige Möglichkeit, der drohenden Invasion durch die Deutschen zu entgehen. Nur Churchill und die Sozialisten widersetzten sich dieser vermeintlich vernünftigen Lösung. Basierend auf den Protokollen des Kriegskabinetts, kombiniert mit Aussagen von Zeitzeugen und Historikern, rekonstruiert das folgende Feature jene entscheidenden Tage als eine Art Dokudrama. Wir senden das Feature anlässlich des 150. Geburtstages des Staatsmannes Winston Churchill, der am 30. November 1874 geboren wurde. Sie finden das Feature auch in der ARD-Audiothek in der Rubrik Doku und Reportage. Hallo, hallo, die Milch kocht über. So kommt's, wenn du nicht wachsam bist. Und Winston Churchill freut sich drüber, dass wieder was verdorben ist. Denken Sie immer daran, meine Damen, dass der erste Lügenlord als böser Geist durch Ihre Küche schwebt, dass er Ihre Kochkünste belauert und sich über jeden Liter Milch freut, der auf die Herdplatte quillt. In 1940 Churchill was fighting Hitler in single combat. 1940 stand Churchill Hitler völlig allein gegenüber. He could not speak of my country's sufferings at that time without being deeply moved. Er konnte mit mir über das Leid Frankreichs nicht sprechen, ohne innerlich tief bewegt zu sein. It was astonishing to see sensitive reactions of this kind cohabit in the same man with ruthless strength. Ich war erstaunt zu sehen, dass in ein und demselben Menschen tiefe Empfindsamkeit neben rücksichtsloser Kraft und Stärke existieren. Churchill war eine Anomalie, es war ein Exzentriker in seinem persönlichen Gebaren, wie auch in dem Einsatz seiner Sprache. So sprach man nicht mehr in der Diplomatie in den 30er Jahren. Im Unterhaus waren die Reden so banal geworden, wie wir sie heute haben. The same evening, when everything was ready for the broadcast, Churchill, dressed in a light blue siren suit, made of plush, was sitting comfortably in an armchair opposite innumerable microphones. Am selben Abend, als alles für die Radioaufnahme bereit war, saß Churchill in seinem hellblauen, plüschigen Ganzkörperanzug in einem Sessel gegenüber unzähligen Mikrofonen. Ich sah, dass es keinen Stuhl gab, auf dem ich sitzen konnte, während ich in die Mikrofone sprechen sollte. Ich fragte ihn, where can I sit, sir? Wo kann ich sitzen, Sir? He looked round, er sah sich um, saw no other seat, and laughing, er blickte keine andere Sitzgelegenheit und rief lachend, on my lap, he said, auf meinen Knien. Throwing himself backwards, I put one of my legs, also platzierte ich eines meiner Beine zwischen Churchills Beinen und setzte mich teils auf seinen Oberschenkel, teils auf die Armlehne seines Sessels. The green light came on and the broadcast began. Dann blinkte die grüne Lampe und die Radiosendung begann. Français. C'est moi, Churchill, qui vous parle. Pendant plus de 30 ans, dans la paix comme dans la guerre, j'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui. Winston Churchill, auf dem Schlachtfeld der Worte. Feature von Christian Buckhardt. Die deutsche Luftwaffe griff gestern Morgen, wie aus London gemeldet wird, englische Flugstützpunkte in Frankreich an. Der Angriff dauerte über 4 Stunden. In der Londoner Meldung heißt es, es handle sich um den schwersten deutschen Angriff seit Beginn der Offensive. This is the BBC Home Service. Here is a short news bulletin. The German army invaded Holland and Belgium early this morning by land and by landings from parachutes. The armies of the Low Countries are resisting. An appeal for help has been made to the Allied governments, and Brussels says that Allied troops are moving to their support. Donnerstag, 10. Mai 1940. Ritt in sommerlicher Hitze in Richmond aus. Als ich aus dem Sattel stieg, erzählte mir der Stallbursche, dass die Deutschen in Holland und Belgien einmarschiert sind. Der 25-jährige John Corwell ist Premierminister Chamberlains Privatsekretär. Regelmäßig kommentiert er das politische Geschehen in seinem Downing Street-Tagebuch. England spürt nun den Krieg selbst. Bis vor wenigen Tagen hatte der englische Bürger den Eindruck, berichtet der Londoner Vertreter der jugoslawischen Zeitung Politica, dass der Krieg irgendwo in Europa geführt werde. Seit dem 10. Mai sei das aber nicht mehr der Fall. Ausgerechnet heute, da die Deutschen die Niederlande und Belgien überfallen haben, bahnt sich in London ein innenpolitisches Erdbeben an. Corwell erfährt, dass Chamberlain sich bereit erklärt hat, zurückzutreten, falls entweder Außenminister Halifax oder aber Marineminister Churchill das Amt des Premiers übernehmen. Ganz England spüre nun den Krieg. Halifax lehnte dies kategorisch ab. Winston leckte sich nur die Lippen. Dem König wird nachgesagt, dass er Winston nicht sehr gerne mit dem Amt betrauen möchte. Churchill mag ja zugegebenermaßen der Mann mit Energie und Tatkraft sein, als der er draußen im Lande geschätzt wird. Und er mag auch in der Lage sein, unsere ächzende Kriegsmaschinerie wieder in Schwung zu bringen. Aber ein gefährliches Risiko bleibt er doch. Seine Ernennung würde die Gefahr tollkühner und spektakulärer Unternehmungen heraufbeschwören. Ich kann mich der Furcht nicht erwehren, dass er unser Land in die gefährlichste Situation hineinmanövrieren könnte, in der es sich je befunden hat. Als Winston Churchill am 3. September 1939, am Tag des Kriegseintritts Großbritanniens, als Marineminister ins Kabinett berufen worden war, hatte die gesamte britische Flotte jubilierend die Nachricht signalisiert, Winston ist zurück. Lange Jahre politischer Isolation waren so zu Ende gegangen. Jahre, in denen Churchill von vielen in seiner Partei angefeindet worden war, da er entgegen der britischen Appeasement-Politik immer wieder hitzköpfig vor Hitler gewarnt und eine Aufrüstung der Streitkräfte gefordert hatte. Jetzt, am 10. Mai 1940, scheint der Ernennung von Winston Churchill zum Premierminister einer Allparteienkoalition nichts mehr im Wege zu stehen. Auch wenn nicht nur der König, sondern auch die Mehrheit der Konservativen lieber den bedächtigen und vernünftigen Außenminister Viscount Halifax als neuen Premierminister sehen würden. Churchill war in der Labour-Party viel populärer als in seiner eigenen Partei. Die Konservativen hatten ihm nie getraut. Der Historiker Sir Max Hastings. One has to remember that he'd abandoned the Conservatives once to join the Liberals. Er hatte die Konservativen ja einmal verlassen und war dann zu den Liberalen gegangen vor dem Ersten Weltkrieg. Dann hatte er die liberale Partei wieder verlassen und war zu den Konservativen zurückgegangen. Wäre Churchill 1939 gestorben, wäre er als Versager in Erinnerung geblieben. Ein politischer Versager, ein Versager als Staatsmann. Natürlich ein brillanter Versager, aber ein Versager. And it's against that background that one must remember that was how many conservatives were still looking at him. Und so haben ihn viele Konservative damals betrachtet. Ich fuhr zu einem einsamen Abendessen nach Hause und las anschließend Krieg und Frieden. Um 21 Uhr hörte ich im Radio die Abschiedsrede des bisherigen Premierministers Chamberlain. I sought an audience of the King this evening and tendered to him my resignation, which His Majesty has been pleased to accept. His Majesty has now entrusted to my friend and colleague, Mr. Winston Churchill, the task of forming a new administration on a national basis. And in this task, I have no doubt he will be successful. So übernahm ich in der Nacht des 10. Mai die oberste Macht im Staate. Als ich gegen 3 Uhr früh ins Bett ging, empfand ich eine tiefe Erleichterung. aus den Memoiren Winston Churchills. Endlich verfügte ich über die Autorität, in jeder Richtung maßgebende Weisungen zu erteilen. Mir war zumute, als ob das Schicksal selber mir den Weg wiese. Als wäre mein ganzes bisheriges Leben nur eine Vorbereitung auf diesen Augenblick gewesen und auf diese Prüfung. And it had been. Und das war sein Leben ja auch tatsächlich gewesen. Nachdem ich Churchills unbeständige Karriere studiert habe, finde ich es sehr leicht verständlich, warum so viele seiner Kollegen ihm misstraut haben. Er hatte einfach so oft völlig falsch gelegen. Im Krieg und im Frieden. So sehr, dass zwar niemand seine Brillanz bezweifelte, aber jeder seiner Urteilskraft misstraute. Becoming Prime Minister in May 1940, he suddenly seemed to develop an accession of wisdom, that suddenly he acquired a degree of wisdom and balance that had often been lacking in the past. Here, standing on the Franco-Belgian frontier, we're watching long columns of British troops and transports and supplies and guns coming through from France into Belgium. Just on this frontier, there's a little village which is presumably half French and half Belgian, since it stretches on both sides. And almost the entire village has turned out and seems to be standing in the street all day long watching these transports coming up. Vive la Montag, 13. Mai 1940. Während die Kampfhandlungen in Holland, Belgien und Frankreich unvermindert weitergehen, erhebt sich Churchill im Unterhaus, um seine erste Rede als britischer Premier zu halten. Die meisten Abgeordneten seiner eigenen Partei begrüßen ihn sehr zurückhaltend. Und auch seine Rede, die später in die Geschichtsbücher eingehen sollte, kommt nicht bei allen Abgeordneten gut an. I would say to the House, as I said to those who have joined the government. Ich möchte dem Haus dasselbe sagen, was ich den Mitgliedern dieser Regierung gesagt habe. I have nothing to offer. Ich habe nichts zu bieten, blood, außer Blut, toil, Mühsal, tears, Tränen and sweat. Und Schweiß. We have before us an ordeal of the most grievous kind. Uns steht eine Prüfung der allerschwersten Art bevor. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. Wir haben viele, viele lange Monate des Kämpfens und des Leidens vor uns. You ask, what is our policy? Sie werden fragen, was ist unsere Politik? I will say, it is to wage war by sea, land and air. Ich erwidere, unsere Politik ist, Krieg zu führen. Zu Wasser, zu Lande, und in der Luft. Mit all unserer Macht und aller Kraft, die Gott uns verleihen kann. Krieg zu führen gegen eine ungeheuerliche Tyrannei, die in dem finsteren, trübseligen Katalog des menschlichen Verbrechens unübertroffen bleibt. Das ist unsere Politik. What is our aim? Sie werden fragen, was ist unser Ziel? I can answer in one word. Ich kann es in einem Wort nennen. Victory. Sieg. Victory at all costs. Sieg um jeden Preis. Victory in spite of all terror. Sieg trotz allen Schreckens. Victory, however long and hard the road may be. Sieg, wie lang und beschwerlich der Weg dahin auch sein mag. But without victory, there is no survival. Weil es ohne Sieg kein Überleben gibt. Let that be realized. Möge man sich darüber im Klaren sein. No survival for the British Empire. Kein Überleben für das britische Empire. No survival for all that the British Empire stood for. Kein Überleben für das, wofür das britische Empire eingetreten ist. No survival for the urge and impulse of the ages. That mankind will move forward towards its goal. Kein Überleben für den jahrhundertealten Drang und Impuls des Menschengeschlechts, seinem Ziel zuzustreben. Mai. Die Abendnachrichten von der Front waren erschreckend. John Corwell arbeitet nun für Winston Churchill als Privatsekretär. Holland scheint auf jeden Fall verloren zu sein. Die Franzosen werden an der Maas bedrängt und bei Sedan scheinen die Deutschen einen Durchbruch erzielt zu haben. Wir werden bestürmt, mehr Jagdgeschwader hinüberzuschicken, um den feindlichen Vormarsch aufzuhalten. In England, griffen deutsche Kampffliegerverbände zahlreiche Flugplätze sowie die Großtanklager an der Themse-Mündung mit Bomben an und setzten diese in Brand. Carry your gas mask with you always. All cinemas, theaters and other places of entertainment are to be closed immediately until further notice. That is the end of these announcements. 17. Mai. Winston ist niedergeschlagen. Er meint, die Franzosen seien im Begriff, genauso zusammenzubrechen wie die Polen. Ich kann nur hoffen, dass dies eine Übertreibung ist. Unsere Truppen in Belgien müssten sich schnellstens zurückziehen, sagte er, damit die Verbindung mit den Franzosen nicht abreiße. Es könnte sonst passieren, dass sie, wenn es den Franzosen nicht gelänge, sich rechtzeitig wieder zu sammeln, ganz abgeschnitten würden. Having received His Majesty's commission, I have formed an administration of men and women of every party and of almost every point of view. Nachdem ich den Auftrag seiner Majestät erhalten hatte, habe ich eine Regierung von Männern und Frauen aller Parteien und fast aller politischer Anschauungen gebildet. In der Vergangenheit wurde Churchill selbst in der eigenen Partei belächelt, wenn er Großbritannien und sein Empire unbeirrbar mit dem Glorienschein längst vergangener Zeiten bedachte. Doch jetzt ist dieser Glaube an unbesiegbare britische Größe genau das, was die Menschen von Churchill hören wollen. Am 19. Mai spricht er zum ersten Mal als Premierminister im Radio. We have differed and quarreled in the past, but now one bond unites us all. Wir haben in der Vergangenheit verschiedene Auffassungen gehabt und wir haben gestritten. Nun aber verbindet uns alle ein Band. To wage war until victory is won. Der Entschluss, Krieg zu führen, bis der Sieg gewonnen ist. And never to surrender ourselves to servitude and shame. Uns niemals in Knechtschaft und Schande zu ergeben. Whatever the cost and the agony may be. Wie hoch auch der Preis, wie schwer auch die Prüfung sein möge. Centuries ago words were written to be a call and a spur to the faithful servants of truth and justice. Vor Jahrhunderten wurden Worte geschrieben, auf dass sie den getreuen Dienern der Wahrheit und Gerechtigkeit ein Ruf und Ansporn seien. Arm yourselves and be ye men of valor. Wappnet euch und seid tapfere Männer. And be in readiness for the conflict. Und seid bereit zum Streite. For it is better for us to perish in battle than to look upon the outrage of our nation and our altar. Denn es ist besser, im Kampfe umzukommen, als den Frevel anzusehen, der unserem Volke und unseren Altären angetan wird. As the will of God is in heaven, even so let him do. Wie es Gott im Himmel will, so geschehe es. Shakespeare ist Englisch. Und das wussten die Leute. Churchills Biograf Thomas Kielinger. Das war ein Rückgriff auf alte Zeiten. Wie ein Gruß von früheren Jahrhunderten. Kam hier in die Jetztzeit zurück. Und die Menschen waren gefesselt, wirklich. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Die französische Wehrmacht löst sich immer mehr auf. Schnelle Truppen haben in der Normandie Cherbourg genommen. Bei Rennes ist die Bretagne erreicht. Oh yes, I remember as a teenager. Ich war damals noch ein Teenager. Whenever we knew Churchill would be speaking on the radio. Immer wenn wir wussten, dass Churchill sprechen würde, versammelten wir uns vor dem Radio. We'd all gather around, and this was true of the whole country. Und dasselbe galt für das ganze Land. And of course the armed forces. Und natürlich auch für die Streitkräfte. Churchills letzte Sekretärin. Lady Williams of Elville. I mean that great voice. Diese großartige Stimme. And I hope you're able to have a bit of the voice. Yes. Because it was an extraordinary. Sie war ungewöhnlich. Inspiring. Inspirierend. Comforting. Beruhigend. Strong. Stark. And the language. Und die Sprache. Es war eine ganz eigene Sprache. And it was very inspiring. Das brauchte einen Schriftsteller, ein Mann des Wortes, der wusste, wie man die Realität, die bevorstand, in Worte kleidete, die einerseits nichts beschönigte, er war immer ganz offen, und andererseits trotzdem sagte, aber wir haben die Kraft zu widerstehen. I think, well, there had to be decisions and speeches, but they were certainly a huge inspiration. Die Reden meines Großvaters waren eine starke Inspiration. And they made people really feel that they needed to do something. Und halfen den Leuten zu begreifen, dass sie wirklich etwas tun müssen. Churchills Enkelin, Celia Sands. What happened, people have said that Hitler could make you believe that he could do anything. Die Menschen haben gesagt, Hitler ließ die Leute glauben, dass er alles könnte. But Churchill could make you believe that you could do anything. Aber Churchill ließ die Menschen glauben, dass sie alles schaffen könnten. 19. Mai 1940. Winston scheint, welche Nachteile er auch immer hat, der richtige Mann für die gegenwärtige Situation zu sein. Sein Kampfgeist ist unbezwingbar. Vermutlich ist ihm meine bisherige Beurteilung nicht gerecht geworden. Aber die Situation war vor einigen Wochen auch noch eine andere. Heute Nachmittag aber hatte ich einen recht stürmischen Auftritt mit Winston, weil die Stabschefs nicht in der Admiralität waren, als er mit ihnen reden wollte. Er brüllte mich an, aber ich machte mir nichts draus, weil ich in diesem Fall unschuldig war und weil ich weiß, dass er dazu neigt, seinen Zorn immer auf den ersten Besten abzuladen, egal wer er gerade ist. Aber er ist auch nicht nachtragend. I believe that all that time, all through those days, with his colleagues and when he was singing his little songs and telling dirty stories late at night and so on, all that time, I think he was having to, it was a masquerade. Ich glaube, während all dieser Tage, als er mit seinen Kollegen zusammen war und spät abends Lieder sang oder kleine dirty stories zum Besten gab, trug Churchill eine Maske. He was having to fight against. First of all, this constant logical reminders of the huge forces arrayed against Britain. Er kämpfte gegen all diejenigen, die ihn vernünftigerweise daran erinnerten, welcher Übermacht Großbritannien gegenüberstand. And also against his own natural instinct to depression. Und er kämpfte gegen seine eigene Neigung zu Depressionen. Kampf- und Sturzkampfverbände wirkten durch Angriffe auf Befestigungen, Feldstellungen, Eisenbahnstrecken, Truppenansammlungen und Kolonnen mit den Widerstand des in Lothringen eingeschlossenen Feindes zu brechen. 21. Mai. Die Deutschen befinden sich dank dem raschen Vormarsch ihrer Panzertruppen an manchen Stellen bereits hinter den alliierten Linien. Für den Notfall bereitet man sich auf die Evakuierung unserer Truppen vor. 23. Mai. Unseren Truppen ist es nicht gelungen, nach Süden durchzubrechen, um sich mit den Franzosen zu vereinigen. Es scheint ziemlich sicher, dass sie sofort den Rückzug antreten müssen, um unter wahrhaft herkulischen Schwierigkeiten zu versuchen, sich nach England einzuschiffen. 24. Mai. Ich fuhr früh in die Admiralität und traf den Premierminister, der einen herrlich geblümten Morgenmantel trug und eine lange Zigarre paffte, auf dem Weg von der Operationszentrale in sein Schlafzimmer. Er führte ein oder zwei Telefongespräche, zu denen er, nur mit einem Handtuch bekleidet, aus dem Badezimmer kam. Winstons nicht nachlassende Betriebsamkeit ist beeindruckend. Die Niederlande haben nach der fast vollständigen Zerstörung Rotterdams aufgegeben. Belgiens Kapitulation ist nur noch eine Frage der Zeit. Sogar das mächtige Frankreich steht vor dem Zusammenbruch. Und in Dünkirchen sind eine Viertelmillion britischer Soldaten von den Deutschen eingeschlossen. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. In hartem Kampf wurde der von den Engländern auf gestern zäh verteidigte Küstenstreifen beiderseits Dünkirchen von Osten her weiter eingedrückt. Jetzt schlägt die entscheidende Stunde des Kriegspremiers Winston Churchill. Im Kriegskabinett muss er, ohne eine Mehrheit in der konservativen Partei hinter sich, jenen Kräften gegenübertreten, die nicht an einen Sieg Großbritanniens glauben. Jene, die keineswegs überzeugt davon sind, dass Nazi-Deutschland in absehbarer Zukunft zu schlagen sei. Die bereit sind, angesichts der eigenen militärischen Schwäche mit Hitler zu verhandeln. In den nächsten 3 Tagen soll darüber entschieden werden, ob Großbritannien trotz seiner katastrophalen militärischen Lage weiterhin Krieg gegen Deutschland führen oder eher auf Verhandlungen mit Hitler setzen sollte. Churchills einzige sichere Unterstützer sind die Labour-Minister Clement Attlee und Arthur Greenwood. Sie sind neu im Kabinett und vertreten eine Partei, die im Unterhaus in der Minderheit ist. Auf der anderen Seite stehen die Konservativen, Neville Chamberlain und Außenminister Halifax. Vor allem letzterem scheint Churchills unbedingter Wille zum Weiterkämpfen als gefährlich irrational. Ein Rücktritt Halifax, Chamberlains oder gar beider Politiker kann jedoch zu einer nationalen Krise führen und Churchills Position ernsthaft gefährden. Weder in seinen Memoiren noch an irgendeiner anderen Stelle wird Churchill das Tauziehen um die Zukunft Großbritanniens und Europas erwähnen, das sich in diesen Tagen hinter verschlossenen Türen abspielt. Verschlusssache, höchst geheim. Ergebnisse der Sitzung des Kriegskabinetts 26. Mai 1940. Gentlemen, ich gehe davon aus, dass wir noch heute den Befehl zur Evakuierung unserer Truppen in Frankreich geben müssen. Der Codename lautet Operation Dynamo. Wir müssen wohl damit rechnen, dass der Kollaps unserer französischen Verbündeten kurz bevorsteht. Die Frage ist, welche Aussichten wir haben, den Krieg gegen Deutschland und wahrscheinlich auch gegen Italien allein fortzusetzen. Können die Royal Navy und Royal Air Force mit einiger Berechtigung die Abwehr einer Invasion in Aussicht stellen? Und könnten die auf unserer Insel versammelten Streitkräfte mit Luftangriffen fertig werden? Diese Luftangriffe könnten, ja, nun, ziemlich entsetzlich werden. Natürlich werden sie entsetzlich sein. Aber was meinen Sie, wird die Moral des britischen Volkes stark genug sein, um diese Luftangriffe durchzustehen? Mögen die Deutschen uns auch an Material und Soldaten überlegen sein. Wir glauben in der Tat, dass unsere Bevölkerung standhalten wird. Das will ich meinen. Es hat auch niemand etwas dagegen, dass ich rauche. Hm? Neville? Bitte, Winston. Danke, mein Lieber. To understand how Churchill behaved in May 1940, one must recognize that he was acutely aware how precarious was his hold on power. Wenn man Churchills Verhalten im Mai 1940 verstehen will, muss man zunächst mal erkennen, wie gefährdet seine Machtposition zu dieser Zeit war. He was acutely aware that if he made one false political move, that there was every prospect that he would be deposed from the premiership. Ihm war völlig klar, wenn er jetzt einen falschen politischen Schachzug macht, wird man ihn sehr wahrscheinlich als Premierminister absetzen. Bitte, Halifax, Sie wollten etwas sagen. Ja, danke. Außenminister Halifax, 59 Jahre alt, hager, fast kahl, mit intelligenten, durchdringenden Augen und perfekten Manieren. Wie die Dinge nun stehen, Gentlemen, ist es nicht mehr die Frage, ob wir Deutschland besiegen können, sondern eher, ob und wie wir unsere Unabhängigkeit, die des Empire und vielleicht sogar die Unabhängigkeit Frankreichs bewahren können. Ein Whisky, Clement. Danke. Gentlemen, ich hatte gestern Abend, natürlich mit vorheriger Zustimmung Winstons, hatte ich ein Gespräch mit dem italienischen Botschafter, Signor Bastianini. Und da erhielt ich den Eindruck, dass der Botschafter erkunden wollte, wie wir der Möglichkeit einer Friedenskonferenz gegenüberstehen. Frieden in Europa, so versicherte mir Bastianini, sei schließlich der tiefe Wunsch Mussolinis. Ich habe ihm versichert, dass dies auch unser Wunsch sei und dass wir natürlich bereit seien, uns alle Vorschläge anzusehen. Vorausgesetzt natürlich, dass unsere Freiheit und Unabhängigkeit von diesen Vorschlägen nicht berührt werden. Gentlemen, es ist ja durchaus möglich, dass in einem von Deutschland dominierten Europa Frieden und Sicherheit herrschen werden. Na, das will ich doch meinen. Doch können wir so etwas nie akzeptieren. Wir müssen schließlich darauf achten, dass unsere völlige Freiheit und Unabhängigkeit gewahrt bleiben. Ich lehne alle Verhandlungen ab, die zu einer Beschränkung unserer Freiheit, zu einer Einschränkung unserer Macht führen. Churchill hat mit der Möglichkeit rechnen müssen, dass die Truppen, nicht nur das Material, sondern auch die Truppen verloren gingen. Als diese entscheidenden Tage im Mai auf ihn zukamen, ja, waren erst 500 oder so rechtzeitig sicher evakuiert worden. Er hat also Wabank gespielt. Er hat das höchste Risiko eingegangen, dass die ganze Expedition Force, die Streitmacht der Briten, dort in Gefangenschaft gerät. Vielleicht könnten unsere französischen Freunde in Erfahrung bringen, ob es möglich ist, ob es vielleicht möglich wäre, Mussolini zu kaufen. Musso kaufen? Ja, Neville. Gute Idee, das sollte man prüfen. Und wenn Italien in den Krieg eintritt, trotz deiner Warnungen an Mussolini? Ja, wenn. Wenn Mussolini in den Krieg eintritt, dann werden die Leute, die sich in Italien Ruinen ansehen wollen, in Zukunft nicht mehr bis Neapel oder Pompeji fahren müssen. Oh, Winston, ich bitte Sie. Gentlemen, ich schlage vor, dass wir hier in ein paar Stunden uns wieder zusammenfinden. Roy Cantalafax trifft ja nun den Botschafter von Musso. Und ich treffe unseren Freund Treno in der Admiralität. Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet. Unter dem Eindruck der vernichtenden Wirkung der deutschen Waffen hat der König von Belgien den Entschluss gefasst, dem weiteren sinnlosen Widerstand ein Ende zu bereiten und um Waffenstillstand zu bitten. Er hat der deutschen Forderung nach bedingungsloser Kapitulation entsprochen. Verschlusssache. Höchst geheim. Ergebnisse der Sitzung des Kriegskabinetts 26. Mai 1940. Der Premierminister gab dem Kriegskabinett einen Bericht über seine Besprechung, die er mit Monsieur Renault hatte. Gentlemen, ich habe Renault gerade versichert, dass wir lieber untergehen werden, als uns von Deutschland versklaven zu lassen. Ach. Vielleicht sollten Sie sich jetzt mal in die Admiralität begeben, Viscount. Und die Frage einer möglichen Bestechung Mussos mit unserem Freund Renault besprechen. Wir kommen gleich nach. Winston, ich glaube wirklich, dass ein Hitler, der ganz Europa beherrscht, das Letzte ist, was Mussolini will. Und ich frage mich, ob es Mussolini nicht möglich ist, Hitler dazu zu bringen, sich vernünftiger zu verhalten. Um ehrlich zu sein, Halifax, ich glaube nicht, dass irgendetwas dabei herauskommt, wenn wir uns an Italien wenden. Ja, aber ich glaube, dass das Kriegskabinett diese Möglichkeit bedenken sollte. Natürlich. He felt it was essential to his own political survival to be seen to behave reasonably. Churchill fühlte, dass es für sein politisches Überleben existenziell wichtig war, zumindest den Anschein zu erwecken, dass er sich vernünftig verhält. Während dieser Tage musste er immer zwei wichtige Dinge bedenken. One huge thing was, what did he do about Hitler? What did he do about Germany and the triumphant on the continent? How is he going to defend Britain? Was konnte mit Hitler, mit Deutschland, mit dessen Triumph auf dem Kontinent geschehen? Wie konnte Großbritannien verteidigt werden? Und die andere Sache war, how did he maintain his own grip on power? Wie konnte er es schaffen, seine Macht zu behalten? Ich glaube, dass sich unsere Situation von der Frankreichs wesentlich unterscheidet. Denn noch können wir kämpfen, noch können wir angreifen. Und wenn sich die Franzosen nicht mehr verteidigen können, gut, dann sollen sie aus dem Krieg ausscheiden. Das ist jedenfalls immer noch besser, als sich von den Franzosen an den Verhandlungstisch zerren zu lassen. Dabei kann doch ohnehin überhaupt nichts Akzeptables herauskommen. Aber die Bedingungen, der Deutschen an uns würden maßlos sein. Und ich bin dagegen, dass wir uns in eine Situation der Schwäche hineinbegeben, indem wir Mussolini fragen, Hitler doch zu bitten, nett zu uns zu sein. Aber wir können Mussolini doch von vornherein sagen, dass wir keine Bedingungen akzeptieren werden, die unsere Freiheit und Sicherheit beeinträchtigen würden. Es schadet doch nichts, wenn wir einfach mal sehen, was uns vorgeschlagen wird. Winston, wir sollten uns das Problem wirklich von allen Seiten ansehen. Natürlich, Neville. Natürlich sollten wir das. Arthur Neville Chamberlain, 71 Jahre. Vornehm, immer freundlich, höflich, gefasst. Doch in die Karten schauen lässt er sich nicht. Keiner kann einschätzen, ob er hinter Churchill steht oder eher Halifax unterstützt oder überhaupt schon eine eigene Meinung gefasst hat. Aber wir sollten nichts entscheiden, bevor wir nicht wissen, wie viele unserer Soldaten überhaupt aus Frankreich evakuiert werden können. Jedenfalls wird sich jetzt zumindest herausstellen, wer tatsächlich die Lufthoheit besitzt. Die Deutschen werden die Schiffe und Boote unserer Soldaten in Dünkirchen bombardieren. Das ist zu befürchten. Mein lieber Viscount Halifax, es ist ja nicht so, dass ich Sie nicht verstehen würde. Hinter Ihrem Vorschlag, sich an Italien zu wenden, verbirgt sich der Wunsch, aus der Klemme herauszukommen, indem wir Deutschland ein paar Kolonien oder so etwas geben. Zum Beispiel. Aber ich glaube einfach nicht, dass es diese Option überhaupt gibt. Es wäre uns dann zum Beispiel nicht mehr möglich, wieder aufzurüsten. Montag, 27. Mai. Die Stimmung in Downing Street war bei meiner Rückkehr noch schwärzer als am vergangenen Freitag. Die Lage hat sich in den letzten 48 Stunden noch einmal entscheidend verschlechtert. Unsere Truppen haben mit dem Rückzug zur Kanalküste begonnen, um sich, von welchen Häfen auch immer, nach England einzuschiffen. Die Franzosen scheinen endgültig demoralisiert zu sein, sodass mit ihrem Zusammenbruch ernsthaft gerechnet werden muss. Im Kabinett überlegt man fieberhaft, ob wir den Krieg unter diesen Umständen alleine weiterführen können. Gentlemen, die Franzosen hoffen ja tatsächlich, dass man die Italiener davon abhalten könnte, in den Krieg einzutreten. Neville, was halten Sie von dem Brief? Ich glaube nicht, dass es hilfreich wäre, wenn wir uns jetzt an Italien wenden. Allerdings wäre es bedauernswert, wenn die Franzosen uns vorwerfen, wir hätten Verhandlungen mit Italien verhindert. Also, Neville, glauben auch Sie nicht an den Erfolg und nutzen unsere Initiative bei Mussolini? Und möchten Sie aber trotzdem starten, um unsere französischen Verbündeten nicht zu verärgern? Kein schlechter Schachzug. In der Tat. Ich muss allerdings zugeben, dass mich der Gedanke eines Herantretens an Mussolini mehr und mehr bedrückt. Mussolini würde unserer Initiative sicher mit Verachtung begegnen. Wenn wir standfest bleiben, dann wird dies Renault letztlich mehr helfen als unser Versuch der Annäherung an Mussolini. Außerdem, mein verehrter Halifax, würde ein Vorsprechen bei Mussolini die Integrität unserer Kampfposition enorm schwächen. Und zwar hier in unserem Land. Wenn wir hier besiegt werden, dann wird Frankreich ein Vasallenstaat. Mein Gott, mein Gott. Doch wenn wir weiterkämpfen, dann können wir Frankreich vielleicht retten. Und falls wir den Kampf wirklich verlieren sollten, woran ich keine Sekunde glaube, dann würden wir sicher nicht schlechter dastehen als im Falle eines jetzt geschlossenen, schmachvollen Friedens. Und wenn wir erst einmal am Verhandlungstisch sitzen, dann gibt es kein Zurück mehr. Es ist eine tödliche Gefahr. Trotzdem, Winston, wir könnten vielleicht doch zum Schein ein wenig verhandeln. Und sei es nur, um Frankreich bei Laune zu halten. Wenn das Schlimmste zum Schlimmen kommt, dann ist es sicher nicht das Schlechteste, wenn wir im Kampf, kämpfend für die Freiheit der besetzten Länder, untergehen. Untergehen. Winston, bitte. Gestern noch haben Sie beteuert, Sie wären bereit, die Bedingungen zu prüfen, wenn uns garantiert wird, dass wir dabei unsere Sicherheit und Freiheit bewahren. Und jetzt verlangen Sie den Kampf bis zum Ende. Wenn wir wirklich gute Bedingungen erhalten sollten, dann fürchte ich, dass ich Ihre Entscheidung nicht mittragen kann. Ich bin bereit zum Kampf, wenn unsere Unabhängigkeit bedroht ist. Aber noch besitzen wir Flugzeuge. Noch ist unsere Unabhängigkeit nicht ernsthaft gefährdet. Ich bin ganz einfach dafür, ein furchtbares Desaster zu vermeiden, solange das noch möglich ist. Gentlemen, ich denke, dass wir doch jeden Vorschlag prüfen können. Dass wir uns ansehen können, ob er akzeptabel ist oder nicht. Es wird aber keine akzeptablen Vorschläge geben. Ich habe noch eine Frage. Was ist, wenn Frankreich zusammenbricht und Hitler ein Friedensangebot macht? aber Frankreich das nur zusammen mit uns verhandeln will. Wären Sie dann wenigstens bereit, dieses Angebot zu diskutieren? Ich werde nicht zusammen mit Frankreich hingehen und um Frieden bitten. Aber wenn Vorschläge gemacht werden, kann ich sie mir ja ansehen. Hitler wird Frankreich ein definitives Angebot machen. Und wenn Frankreich dann sagt, dass es zunächst darüber mit uns, seinem Verbündeten, reden muss, wird Hitler uns auffordern, einen Delegierten nach Paris zu schicken. Das werden wir natürlich nicht tun. Natürlich nicht. Gut, da stimme ich mit Ihnen überein. Trotzdem, Winston, wir sollten keine völlige Verweigerung signalisieren. Ich schlage vor, wir sehen uns morgen wieder, Gentlemen. Oh, seien Sie so gut, begleiten Sie mich in den Garten auf einen Spaziergang. Ein wunderschöner Abend, nicht wahr? Jetzt mal unter uns, was meinst du? Wie groß ist unsere Chance tatsächlich? Clement Richard Attlee, 57 Jahre alt, Jurist, Pfeifenraucher mit gepflegtem Schnurrbart. Wie Churchill ist auch er ein kompromissloser Gegner der Nazis und hat kein Verständnis für die großen Sympathien, die Hitler in Teilen der antikommunistisch gesinnten britischen Oberschicht genießt. Weißt du, Clement, wenn wir Hitlers Invasion abwehren sollten, oder er sie gar nicht erst wagen sollte, dann wird er sich bestimmt nach Osten wenden und wir haben nichts, um ihn aufzuhalten. Und was schlägst du also vor? Es gibt nur ein Mittel, das Hitler aus dem Osten zurückbringen wird. Und das ist eine völlige Verwüstung. Eine Zerstörung der Nazi-Heimat durch massive Bombenangriffe von hier aus. Damit müssen wir ihn besiegen. Bist du sicher? Gibt es keinen anderen Weg? Einen anderen Weg? Nein, das sehe ich nicht. 28. Mai. Als ich gegen 10 Uhr das Schlafzimmer des Premiers betrat, lag er in seinem roten Morgenmantel im Bett, paffte eine Zigarre und diktierte Mrs. Hill, die mit einer Schreibmaschine am Fuße seines Bettes saß. Sein Aktenkoffer, halb voll mit Papieren, lag geöffnet auf der Bettdecke. Neben ihm stand ein riesiger, verchromter Spucknapf. Sein schwarzer Kater Nelson, der an die Stelle der alten schwarzen Nummer 10 Katze getreten ist, regelte sich an seinem Fußende. Hin und wieder blickte er ihn zärtlich an und sagte: Cat, darling. I had not seen many of my colleagues outside the war cabinet except individually since the formation of the government. Seit der Bildung unserer Regierung war ich mit jenen Ministern, die nicht zum kleinen Kreis des Kriegskabinetts gehörten, nicht mehr zusammengetroffen, abgesehen von wenigen einzelnen Ausnahmen. Aus den Memoiren Winston Churchills. Aber jetzt hielt ich es für angebracht, alle Minister der Regierung in meinem Büro im Unterhaus zu empfangen. We were perhaps 25 round the table. Im erweiterten Kabinett sitzen 25 Männer und Frauen. Beamte, Gewerkschafter, Militärs, Unternehmer. Briten aus dem Adel und der Arbeiterklasse. Sozialisten, Konservative, Nationale, Unabhängige und Liberale. Nachdem es ihm nicht gelungen ist, die konservativen Parteikollegen von seiner Linie zu überzeugen, bleibt Churchill nur noch der Versuch, das politisch breiter gefächerte, erweiterte Kabinett auf seine Seite zu ziehen. Ladies and Gentlemen, ich habe lange darüber nachgedacht, ob es meine Pflicht sei, Verhandlungen mit diesem Mann, mit Hitler, in Erwägung zu ziehen. Ich bin jedoch zu dem Schluss gekommen, dass es müßig wäre, anzunehmen, die Deutschen würden uns bessere Konditionen zugestehen, wenn wir versuchen, Frieden zu schließen, anstatt weiterzukämpfen, die Sache jetzt auszufechten. Die Deutschen würden nämlich unsere Flotte verlangen und würden das als Abrüstung bezeichnen. Sie würden unsere Marinestützpunkte fordern und vieles mehr. Friedensverhandlungen würden uns zu einem Staat von Sklaven machen. Unter einer Marionettenregierung Hitlers, wahrscheinlich geführt von Mosley oder einer anderen Person. Was ist mit unserer Armee in Dünkirchen? Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es uns gelingen wird, mehr als 50.000 Mann aus Dünkirchen zu retten. Mein Gott. Und ich zweifle nicht daran, dass die Deutschen eine Invasion unserer Insel versuchen werden. Gibt es Pläne zur Evakuierung der Regierung, Winston? Ich hoffe doch, man hat es nicht so eilig damit. Keine Sorge. Ich bin absolut gegen eine Evakuierung der Regierung, solange die Lage in London nicht völlig unhaltbar geworden ist. Bloße Bombardierungen werden uns nicht verjagen. Und ich bin überzeugt, dass jeder von Ihnen aufstehen und mich aus meinem Amt verjagen würde, wenn ich auch nur eine Sekunde lang Verhandlungen oder Kapitulation mit jenen, die uns vernichten wollen, in Erwägung ziehen würde. Und wenn die lange Geschichte unserer Insel nun tatsächlich zu ihrem Ende kommen soll, dann lass sie erst dann enden, wenn jeder von uns hier röchelnd in seinem Blut am Boden liegt. In der ganzen Runde ertönten laute, zustimmende Rufe. Es wurde überhaupt kein Widerspruch laut, nicht im geringsten. Aus dem Tagebuch des Ministers für Kriegswirtschaft, Hugh Dalton. Als sich die Runde schließlich auflöste, ging eine kleine Gruppe von uns zu Churchill. Er hatte sich vom Tisch erhoben und stand nun neben dem offenen Kamin. Ich schlug ihm auf die Schulter und sagte: Gut gemacht, Premierminister. Sie sollten sich diese neue Zeitungskarikatur, in der wir alle mit hochgekrempelten Ärmeln hinter Ihnen hermarschieren, hier über den Kamin hängen. Er grinste breit. Ja, das ist wirklich ein gutes Bild. Halifax war isoliert und wagte nicht mehr zu protestieren. Churchill hatte sein Ziel erreicht. For days and nights, ships of all kinds have plied to and fro across the channel under the fierce onslaught of the enemy's bombers, utterly regardless of the perils, to bring out as many as possible of the trapped BEF. Während der nächsten Tage stoppt Hitler überraschenderweise den Vormarsch der Panzer. Scheinbar hat er sich, so vermuten viele Historiker heute, von seinen Militärs falsch beraten lassen. Damit hat der deutsche Diktator den Briten im nordfranzösischen Dünkirchen die größte Evakuierung ihrer Militärgeschichte ermöglicht. No question of units, no question of regiments, no question even of nationality, for there were French and Belgian soldiers who had fought side by side with the British in the Battle of Flanders. Selbst Görings Luftwaffe kann die Evakuierung der über 300.000 britischen und französischen Soldaten nicht mehr verhindern. Die Briten jubeln, doch Churchill warnt sie. Kriege werden nicht durch Evakuierungen gewonnen. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. If my grandfather hadn't become Prime Minister in 1940, which was very, very likely, the only other person who could have become Prime Minister at that stage was Lord Halifax. Wenn mein Großvater 1940 nicht Premierminister geworden wäre, was ja sehr wahrscheinlich war, dann wäre der einzige andere, der Premierminister hätte werden können, Lord Halifax. Und ich glaube nicht, dass daran zu zweifeln ist, dass Halifax einen Pakt mit Hitler geschlossen hätte. Und dann wäre Großbritannien erobert worden. And I would be speaking to you in German, not in English now. Und dann würde ich jetzt mit Ihnen auf Deutsch reden, nicht auf Englisch. This is your victory. God bless you all. And now listen, the band is playing Land of Hope and Glory, and the crowd is singing. And this suddenly has become a very moving moment, for Mr. Churchill, too, is singing, and he is conducting the singing of this song. Will you listen, please? Thank you. Winston Churchill auf dem Schlachtfeld der Worte. Feature von Christian Buckhardt. Es sprachen Michael Mendel, Alexander Ratschu, Max von Pufendorf, Christopher Heißler, Michael Hahnemann, Michael Rotschopf, Bärbel Röhl und Udo Schenk. Ton Bodo Pasternak, Bernd Bechtold und Wenke Decker. Regieassistenz Annelien van Heembeck. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Gabriela Hermer. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Deutschlandfunk 2015. Mehr Reportagen